Raskolnikow hörte ihm längst nicht mehr zu. Als er an seinem Hause ankam, nickte er nur wortlos Lebesjetnikow zu und bog in den Torweg ein. Lebesjetnikow kam zur Besinnung, blickte sich um und lief weiter. Raskolnikow trat in seine Kammer und blieb mitten darin stehen. Wozu war er hierher zurückgekehrt? Er betrachtete diese gelblichen, abgewetzten Tapeten, diesen Staub, seinen Divan. Vom Hof drang ein hartes, ununterbrochenes Hämmern herauf. Man schien Nägel einzuschlagen. Er trat ans Fenster, stellte sich auf die Zehenspitzen und blickte lange mit einem Ausdruck außergewöhnlicher Aufmerksamkeit im Hof umher. Der Hof aber war leer und man sah die Hämmernden nicht. Links im Seitengebäude war hier und da ein Fenster geöffnet. Auf den Fensterbrettern standen kleine Töpfe mit kümmerlichen Geranien. Vor den Fenstern hing Wäsche. Das ganze Bild kannte er auswendig. Er wandte sich ab und setzte sich auf den Divan. Noch nie hatte er sich so entsetzlich einsam gefühlt. Ja, er fühlte noch einmal, dass er Sonja vielleicht hassen könnte, und zwar gerade jetzt, wo er sie noch unglücklicher gemacht hatte. Warum war er zu ihr gegangen? Um ihre Tränen zu sehen? Warum musste er unbedingt ihr Leben zerstören? Welch eine Gemeinheit! »Ich bleibe allein«, sagte er plötzlich entschlossen. »Und sie soll nicht zu mir ins Gefängnis kommen.« Nach etwa 5 Minuten hob er den Kopf und lächelte eigentümlich. Es war ein merkwürdiger Gedanke. »Vielleicht ist es im Zuchthaus tatsächlich besser«, dachte er plötzlich. Er erinnerte sich nicht, wie lange er so in seinem Zimmer saß, mit den unklaren Gedanken, die auf ihn einstürmten. Da öffnete sich plötzlich die Tür und Avdotja Romanowna trat herein. Sie blieb stehen und blickte ihn von der Schwelle aus an, so wie er gestern Sonja angeblickt hatte, kam dann herein und setzte sich auf einen Stuhl ihm gegenüber. Er sah sie schweigend und irgendwie gedankenlos an. »Sei mir nicht böse, Bruder. Ich komme nur auf einen Augenblick«, sagte Dunja. Der Ausdruck ihres Gesichtes war nachdenklich, aber nicht streng. Der Blick war klar und still. Er sah, dass auch sie aus Liebe zu ihm gekommen war. »Bruder, ich weiß jetzt alles, alles. Mir hat Dmitri Prokofjitsch Rasumichin alles erzählt und erklärt. Man verfolgt und quält dich aufgrund eines dummen und schändlichen Verdachts. Rasumichin hat mir gesagt, dass für dich keine Gefahr besteht, dass du dich unnötigerweise mit solcher Empörung gegen diesen grauenvollen Verdacht auflehnst.